Gabelbissen. So kocht Österreich. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur Folge 111 des Gabelbissen Podcasts. Ich habe euch ja bereits in der letzten Folge gesagt, dass ich bis Ostern versuchen werde, jetzt jede Woche ein anderes Fastengericht vorzustellen. In der letzten Folge habe ich euch ja das oberösterreichische Fastenborgerl gezeigt und erklärt und habe auch kurz eine Fastensuppe erwähnt. Damit wir uns aber kulinarisch ein bisschen in eine andere Region begeben, habe ich mir jetzt keine klassische oberösterreichische Fastensuppe rausgesucht, sondern eine aus dem hohen Norden, aus Österreich, nämlich aus dem Waldviertel. Und da habe ich mir die Erdäpfelsuppe rausgesucht. Die Erdäpfelsuppe wird jetzt unter anderem als Fastensuppe auch gern hergenommen, weil sie eine einfache Suppe ist, sie ist sättigend und ist jetzt nicht so kalorienreich. Man kann eigentlich relativ schwer sagen, was definiert sich denn jetzt so richtig als Fastensuppe? Da gibt es die Fastensuppe schlechthin. Meine Recherchen haben ergeben, es gibt verschiedenste Varianten der Fastensuppe, unter anderem eben wird da die Waldviertler Erdäpfelsuppe gerne als Fastensuppe hergenommen, aber auch die bereits präsentierte Stohsuppe. Ihr könnt euch erinnern, das war die Milch- oder Rahmsuppe auch genannt. Die hat man auch gerne in Niederösterreich und im Oberösterreichischen. Man findet aber auch verschiedenste Varianten von Gemüsesuppen oder der ganz große Klassiker bei Diäten, die Krautsuppe, ja, und zig Abwandlungen. Man findet dann Brotsuppen, die auch gerne als Schnittlingssuppen bezeichnet wird. Das ist etwas, was ich euch aber im Rahmen dieses Podcasts vermutlich nicht präsentieren werde, weil ja, ich bin kein sonderlicher Freund von klaren Suppen mit eingeweichtem Brot drinnen. Ich meine, ich mag gern klare Suppen, ich liebe eine gute, kräftige Rinderbrühe, Consommé, Consommé Royal, weiß der Kuckuck noch, wie sie alle heißen. Aber was ich nicht mag, ist so eingeweichtes Brot, das muss ich nicht haben. Und das wäre eben auch eine der klassischen und einfachen Fastensuppen. Ich habe mich dann, wie gesagt, für eine klassische Waldviertlersuppe entschieden, nämlich die Erdäpfelsuppe. Erdäpfel deswegen ist ein typisches, wie soll man sagen, Gemüse, eine typische Zutat aus der Region. Erdäpfel werden dort gerne kultiviert. Der Boden, das Klima sind ideal für die Erdäpfelzucht. Es gibt auch verschiedene eigene Waldviertler Erdäpfelsorten. Diesbezüglich werde ich euch mal eine eigene Erdäpfelfolge machen. Da bin ich aber noch am Recherchieren, weil das Thema Erdäpfel ist so extrem umfangreich und da möchte ich wirklich versuchen, das so gut wie möglich abzudecken, weil man kann so viel darüber erzählen. Es ist ja, auf der einen Seite wird Erdäpfel gern ein bisschen heruntergespielt, aber ich finde Erdäpfel toll, weil man einfach, wie bereits erwähnt, so viele schöne Sachen machen kann. Ja, wie ihr vielleicht hört, ich bin bereits schon am Erdäpfel schälen für die Suppe, aber jetzt würde ich sagen, komme ich einmal zu den Zutaten. Für eine Erdäpfelsuppe für 4 Portionen in etwa benötigen wir 1,5 Liter Wasser, dann, ich nehme 1 Kilogramm Erdäpfel mehlig. Ihr könnt aber auch vorwiegend festkochend nehmen. Das ist je nachdem, wie ihr die Konsistenz haben wollt. Wenn ihr ein bisschen haben wollt, dass auch die Erdäpfel das Ganze binden, nehmt, wie ich am besten mehlig kochen. Da hat man dann eher eine dickere Erdäpfelsuppe. Und wer es eher lieber auf ganz klarer Basis haben will, nicht festkochend, würde ich persönlich in dem Fall jetzt bei dem Rezept nicht empfehlen. Da wäre ich wirklich eher bei vorwiegend festkochend oder halt so, wie es ich verwende, bei dem mehlig kochenden. Weiters benötigen wir noch 2 Karotten, eher größere Karotten, Salz, Majoran, ein Lorbeerblatt, eine Knoblauchzehe. Alternativ, wer jetzt, so wie ich jetzt, frischen Knoblauch nicht so gut verträgt, der kann auch gerne auf Granulat zurückgreifen. Das werde ich dann machen, ein bisschen Granulat reingeben. Da benötigen wir noch eine halbe Zwiebel. Wer will, kann natürlich auch eine ganze reingeben, das ist dann euch überlassen. Ja, etwas Essig. dann Fett in Form von Butter oder Margarine. Wer es noch deftig will, kann auch Schmalz nehmen. Aber ich persönlich würde sagen, nehmt lieber Butter oder Margarine und einen gehäuften Esslöffel Mehl. Ja, im ersten Schritt müssen wir mal unsere Erdäpfel schälen. Das ist ja etwas, was ich lieber mache, wenn sie noch roh sind. Also ich bin ja persönlich nicht so der große Freund von, wenn ich gekochte Erdäpfel schäle. Das ist irgendwie, ja, das geht halt nicht so schön wie mit dem Sparschäler. Ich bin ein großer Fan des Sparschälers, wie man vielleicht hören kann, weil das einfach schön flott geht. Die werden einmal geschält und im Anschluss schneiden wir sie so in, ja, nicht zu kleine, aber auch nicht zu große Würfel. So, und da noch. Man, die Suppe wird jetzt nicht so alleine gegessen. Dazu isst man in der Regel etwas und darf, das finde ich ja besonders interessant, da gibt es im Waldviertel Regionen, die essen eben zu dieser Suppe dann was Süßes dazu. Da wird die Suppe auf den Tisch gestellt und dazu gibt es dann zum Beispiel einen Apfelstrudel oder Kaiserschmarrn oder irgendwas, eine Süßspeise dazu. Ist aber nicht nur fürs Waldviertel typisch, auch in anderen Regionen in Österreich wird zum Beispiel zu einer so einer schönen, dicken Gemüsesuppe wird auch gern was Süßes dazu gegessen. Ich persönlich, ja, muss sagen, bin da jetzt nicht so unbedingt der große Fan davon. Also mir persönlich ist es einfach lieber, wenn ich da was Bekanntes dazu esse. Und darum würde ich zum Beispiel empfehlen, könnte man bei diesem Gericht wunderbar die Fastenborgerl von voriger Woche dazu essen. Die finde ich würden super passen. Oder ich muss zugeben, ich bin heute faul. Bei mir gibt es ein Ciabatta dazu, das noch gebacken werden muss. Weil ich hätte versucht ursprünglich, ich wollte eigentlich heute auch die Fastenborgerl dazu machen. Habe vor geraumer Zeit, weil ich es mehrfach im Internet gelesen habe, die Germ eingefroren. Und als ich die dann aufgetaut habe, ja, also ich habe gewusst, die will ich definitiv nicht verwenden. Und mich hätte auch gewundert, wenn die funktioniert hätte. Die hatte so eine komische Konsistenz dann. Das, ja, ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte. Von daher gibt es heute einen Ciabatta dazu. Man kann aber auch ganz klassisch ein schönes Schwarzbrot nehmen. Wird auch meines Erachtens super ein Vollkornbrot dazu passen. Ja, und wer es ein bisschen deftiger mag, kann natürlich dann auch noch andere Sachen dazu essen. Das heutige Gericht ist ideal, um es rein vegan zu machen. Da nimmt man dann einfach anstelle der Butter dann Margarine. Man kann es aber auch, wenn man will, ein bisschen mehr verfeinern. Wenn man sagt, okay, man will es ein bisschen noch deftiger haben, aber noch vegetarisch oder vegan bleiben, würde sich zum Beispiel anbieten, getrocknete Pilze reinzugeben. Getrockneter Steinpilz zum Beispiel oder ein getrockneter Herrenpilz gibt zu einer Erdäpfelsuppe, finde ich, wirklich noch einen wunderbar guten zusätzlichen Geschmack. Man kann es aber auch mit einer schönen geräucherten Wurst verfeinern. Wenn man sagt, man will es nicht vegetarisch machen, würde sich eben Wurst anbieten. Da, wie gesagt, was Geräuchertes. Zum Beispiel idealerweise eine Waldviertlerwurst. Wer jetzt sagt, okay, Wurst will er nicht haben, müsste ein schön geräucherter Schinken auch noch dazu passen. Ja, und was man auch noch reingeben kann, anstelle von Schinken oder Wurst, wäre eine Saumeisen. Saumeisen ist ja auch eine Spezialität, die aus dem Waldviertel stammt. Das ist ganz fein faschiertes. Das in ein Schweinsnetzerl kommt und dann gekocht wird und auch, also vorher geräuchert wird. Und das wird sich meines Erachtens auch super hier anbieten. Aber wir haben ja eine Fastenspeise und dementsprechend bleiben wir auch vegetarisch. Jetzt habe ich endlich alle Erdäpfel geschält und jetzt geht es ans Schneiden der solchen. Wie gesagt, nicht so klein, nicht so groß. Desto kleiner wird das Ganze nämlich schneiden, desto eher zerfallen uns die Erdäpfel und desto cremiger wird die Suppe. Wenn man sagt, okay, man will eher so eine cremigere Suppe haben, klar, dann schneidet natürlich die Erdäpfel dementsprechend klein. So, im Hintergrund kann man schon den Wasserkocher hören, der gerade aufheizt. Dadurch, dass ich hier in der Küche leider keine Induktionsplatte zur Verfügung habe und das ewig lang dauert mit dem Zeranfeld, heiz oder koche ich mir das immer mal schön im Wasserkocher auf und gebe es nachher schon in den warmen Topf hinein. Spart einiges an Energie, weil der Wasserkocher braucht ja durchaus weniger als so ein großer Herd und geht vor allem viel, viel schneller. So, dann schalten wir den Herd schon mal ein. Sollte ja gleich soweit sein. Dann schneiden wir die Erdäpfel weiter. Auch bei den Gewürzen könnte die natürlich variieren. Ganz klassisch wird das eben mit dem bereits genannten Majoran und dem Lorbeerblatt gemacht. Man kann es aber auch noch erweitern mit zum Beispiel etwas Kümmel würde sich da anbieten. Da könnt ihr zum Beispiel dann einen gemahlenen Kümmel nehmen oder auch einen leicht zerstoßenen, also ganzen Kümmel kaufen und den dann einfach in einem Mörser zerstoßen. Wer jetzt keinen Mörser zur Hand hat, der kann das auch relativ einfach anders machen. Und zwar gebt ihr die Kümmelsamen in einen Gefrierbeutel rein und nehmt dann einen Fleischklopfer oder ein Plattiereisen. Oder wer das beides nicht hat, kann natürlich auch einen Hammer nehmen und klopft das mit dem ein bisschen an. Das geht genauso gut. Man kann mit Mörser bringt das ein bisschen anders zusammen, aber wer das alles nicht hat, kann natürlich auch auf das zurückgreifen. So, wie man hören kann, das Wasser fängt dann bald an zu kochen. Das ist gut. Erdäpfelsuppe gibt es übrigens auf zwei Varianten. So wie es ich heute mache, das wäre die Waldviertler Variante. Es gibt aber auch noch eine Wiener Variante. Die setzt dann auf eine Basis von Rinderbrühe. Und da im Wienerischen gibt es dann auch eben zwei Arten, wie man es machen kann. Eben entweder cremig, dass ich es passiere mehr oder weniger, eine Cremesuppe draus mache, oder eben mit Kartoffelwürfel drin, Erdäpfelwürfel drin. Da, wenn ich die Variante mache, da kann ich mir, oder würde ich auf alle Fälle sagen, kann man die festkochend nehmen, weil die sollen ja dann so ganz wie möglich bleiben. So. Gut, der Topf ist gefüllt mit dem heißen Wasser. Jetzt muss nur noch der Topf selbst dann das Wasser zu kochen beginnen und dann können wir auch schon unsere Erdäpfel reingeben. Den letzten Erdäpfel noch schnell geschnitten. In meinen Recherchen zu den Fastenspeisen habe ich ja wirklich die interessantesten Dinge gefunden, was alles als Fastenspeise gilt. Zum Beispiel eine typische Wiener Fastenspeise, nur so am Rande erwähnt, wären die Weinbergschnecken. Sind ja heutzutage eigentlich eine Delikatesse, bekommt man auch mittlerweile wieder öfter in Wiener Lokalen, aber gab es eine Zeit lang überhaupt nicht. Warum war das Fastenspeise? Klar, es war günstig, man konnte das relativ schnell bekommen und es hat auch den Fastenregeln, sage ich mal, mehr oder weniger entsprochen, weil es ja kein Fleisch ist jetzt im eigentlichen Sinn. So, jetzt kocht das Wasser, Deckel auf und rein mit den Erdäpfeln. Und Deckel wieder zu und dann soll das Ganze mal aufkochen. Jetzt können wir uns der Zwiebel widmen und diese schön schneiden. Da würde ich sagen, die Zwiebel nicht zu kleinwürfelig, die kann man ruhig ein bisschen gröber auch schneiden in dem Fall. Ja, zum Zwiebelschneiden kann ich den Tipp nicht oft genug wiederholen. Wenn ihr ganz, ganz frische Zwiebel habt, die sind natürlich reich an ätherischen Ölen und sorgen somit ordentlich für Krokodilstränen. Wenn ihr solche habt, vorher ordentlich das Messer schleifen. Entweder ihr habt so ein eigenes Gerät dafür, was man ja zum Beispiel kaufen kann, oder es reicht auch so ganz ein klassisches Abzieheisen. desto schärfer das Messer, desto schöner werden nämlich die einzelnen Zellen der Zwiebel durchtrennt und nicht so, wie soll man jetzt sagen, gerissen. Und desto schöner das eben geschnitten wird und weniger gerissen, desto weniger ätherische Öle spritzen herum. Und somit gibt es weniger Tränen. So, wenn wir dann die Zwiebel geschnitten haben, kommen die gleich zu den Erdäpfeln im heißen Wasser dazu. Und dann geben wir auch den Deckel schon wieder drauf. Jetzt fehlen uns nur noch die Karotten. Da einfach zwei Stück nehmen. Nicht zu klein, nicht zu groß, einfach zwei Stück. So, und eine noch. Die müssen wir dann schälen und werden die dann eher gröber reißen oder würfeln. Das schauen wir uns dann nachher an, wie wir das am gescheitesten machen werden. Ich nehme euch jetzt auf einen kleinen Zeitsprung mit, denn wenn ihr mich dann gleich wieder hören werdet, werden die Karotten bereits zubereitet sein. So, die Karotten sind fertig vorbereitet. Ich habe mich für Reiben entschieden. Dazu habe ich einfach eine meiner gröberen Reiben genommen und habe die Karotten darin schön gerieben, geraffelt. Das Wasser kocht mittlerweile. Zum kochenden Wasser mit, wo die Zwiebel und die Erdäpfel drin sind, gebe ich jetzt etwas vom Knoblauchgranulat dazu. Knoblauchgranulat ist wirklich mein, da müsst ihr auch wirklich aufpassen, welches ihr da kauft. Da gibt es so viele verschiedene. Es gibt viele Produkte, die heißen überhaupt nichts. Die würde ich eher, wie soll man sagen, meiden, weil das ist irgend so komisches Mehl, das nach nichts schmeckt. Mein Tipp, und da kann man durchaus ein bisschen Werbung machen, bezahlt bekomme ich es leider nicht, aber wenn jemand von der Marke zuhört und sagt, dem wollen wir was zahlen, bitte gern. ich kaufe da gern das Produkt von Sonnentor. Das ist nicht so ein Mehl, das sind so kleinere Stücke, würde ich sagen, und die geben schon einen guten Geschmack ab. Und die, muss ich sagen, sind für mich halt auch sehr, sehr verträglich. Dann kommt dann noch der Majoran dazu. Sowohl beim Knoblauchgranulat als auch beim Majoran, gut, wenn ihr frischen Knoblauch nehmt, habe ich gesagt, eine Zehe. Aber vor allem beim Majoran möchte ich euch jetzt nicht unbedingt sagen, nehmt so und so viel. Das ist halt unterschiedlich vom Geschmack. Zur Orientierung, ich werde so in etwa 2 gut gehäufte Esslöffel reingeben, weil ich persönlich liebe ja den Majoran-Geschmack sehr. Und da spare ich nicht gerne. Man kann ja dann sowieso noch nachwürzen, wenn es immer noch zu wenig ist. Ist ja alles kein Thema. Das kommt auf alle Fälle jetzt auch dazu. Und dann, last but not least, fehlen auch noch das Lorbeerblatt. Das Lorbeerblatt, genau. Das Lorbeerblatt gehört auch noch rein. Das natürlich dann bevor man es isst, entfernen. Und Lorbeerblatt drin. Da verwende ich auch getrocknete, weil es bei uns nicht, sage ich mal, so leicht ist, frisches zu bekommen. Jetzt kommen dann noch die geraffelten Karotten dazu. Wie gesagt, gröbste Stufe habe ich da genommen. Dann wird das Ganze mal schön umgerührt. Also der Duft vom Majoran, der sich hier gerade verbreitet, ein Traum. Okay, so. Und jetzt darf das Ganze kochen. Im Rezept ist die Angabe, bis es schön weich gekocht ist. Ich würde mal sagen, aufgrund der Größe, wie wir es geschnitten haben, sollten wir es jetzt so gut 20 Minuten in etwa kochen lassen. Bei nicht allzu hoher Temperatur lieber zurückdrehen und bei geschlossenem Deckel dann das Ganze kochen lassen. Und dann nach einer Zeit einmal schauen, wie weit die Erdäpfel schon sind. Aber wie gesagt, 20 Minuten grober Richtwert und dann soll es eigentlich passen. Salz müssen wir jetzt noch nicht dazugeben, das geben wir erst dann im nächsten Step hinein. So, jetzt gebe ich noch den Deckel drauf und dann darf es weiter kochen. So, jetzt sind die Erdäpfel schon für eine gute Viertelstunde im Wasser drin. Ich habe es vorher kurz verkostet. Sie sind noch ein bisschen zu kernig, das lassen wir schon noch eine Zeit kochen. Jetzt werden wir mal die sogenannte Einbrennen zubereiten. Dazu nehmen wir einen Topf. und geben etwas Margarine hinein. Margarine, weil ich das Gericht heute vegan halten möchte. Weil es halt okay, Margarine will er nicht, was ich auch verstehen kann. Muss man ja nicht unbedingt mögen, Margarine. Der kann dann auch eine Butter nehmen. Oder wer es ganz, ganz deftig haben will, der nimmt dann halt ein Schmalz. Ich gebe so in etwa einen guten bis eineinhalb Esslöffel Margarine in den Topf hinein. Und die erwärme ich dann und bringe sie zum Schmelzen. In der Zwischenzeit habe ich jetzt schon ein bisschen Salz in die Suppe reingegeben. Das ist dann mehr oder weniger eurem persönlichen Geschmack überlassen. Nachher wird es noch zusätzlich mit ein bisschen Essig gewürzt. Beim Essig nehme ich einen Kräuteressig. Man kann aber ganz einfach auch einen ganz, ganz klassischen Tafelessig verwenden oder einen österreichischen Essigklassiker, den sogenannten Hesperidenessig. Bei den Erdäpfeln immer wieder mal umrühren, damit sich wirklich auch nichts unten ansetzen kann. Und durch den Meierrahmen duftet es wahrlich herrlich. Übrigens noch einmal kurz eine kleine Dialektkunde machen. Ich werde einmal das Ciabatta aufschneiden, während wir Dialektkunde machen. Wenn ihr mal ins Waldviertel kommt und dort spricht einer davon, dass das Essen sauer schmeckt, dann wundert euch nicht, wenn ihr meint, das Ganze ist salzig. Im Waldviertlerischen ist nämlich sauer auch ein Synonym für salzig. Also man kann es sowohl für ein zu Essig saures Gericht verwenden, als auch für eben etwas Salzen, also versalzenes, etwas mit viel Salz. Zum Beispiel beim lokalen Bäcker bei uns oben kann man drei saure kaufen, damit ist gemeint einfach drei Gebäck mit Salz oben drauf, wie zum Beispiel jetzt Salzstangerl oder Mohnstriesel mit Salz. Oder ein sogenanntes Flässerl, das auch mit Mond und Salz bestreut wird. Haben wir gedacht, möchte ich noch kurz erwähnen, eine kleine Dialektkunde, damit man einfach auch noch andere Sachen so im Dialektigen kennenlernen kann. So, die Butter schmilzt schon. Die Margarine in dem Fall. Dann schauen wir mal, wie es den Erdäpfeln geht. Mal kurz ein Stück fischen. Ja, braucht noch ein bisschen. So, dann hole ich mal das Mehl. Beim Mehl, sage ich mal, ist es dann jetzt nicht so wichtig, ob ihr glatt oder griffig nehmt. Ich persönlich nehme ein glattes, wird auf alle Fälle funktionieren. Sollte aber auch wunderbar mit einem griffigen funktionieren. Und geht genauso gut auch, logischerweise, mit einem Universalmehl. Ich nehme bei der Einbrenn ganz klassisches Weizenmehl. Man kann aber alternativ auch Dinkel nehmen. Ist auch kein Problem. Oder eventuell auch Roggenmehl, aber das würde ich jetzt nicht zwingend nehmen. So, die Butter ist geschmolzen, also die Margarine ist geschmolzen. Und jetzt gebe ich einen gut gehäuften Esslöffel vom Mehl hinein und erzeuge dadurch meine Einbrenn. Einbrenn könnte man auch fertig kaufen, gibt es auch als Fertigprodukt. So, ich gebe noch ein bisschen was dazu. Ich werde dann die korrekte Menge natürlich euch publizieren. Das Ganze ziehen wir dann von der heißen Platte runter, weil bei der Mehlschwitze oder bei der Einbrenn kann es halt leicht passieren, dass das Ganze dann anbrennt und das wollen wir natürlich nicht haben. So, okay, ich habe jetzt dann doch noch ein bisschen mehr dazugegeben. Also in Summe bin ich jetzt schon auf 2 Löffeln, aber das macht nichts. Im Rezept dann zur Folge habe ich dann die korrekten Mengen vom Mehl dazugegeben. So, okay, die Einbrenn haben wir mal fertig. Die können wir jetzt schön mal auf Seite stellen, mal schön verrühren, damit sich das auch gut durchmischt. Und dann lassen wir die ganzen Erdäpfel noch ein bisschen weiter kochen und ich melde mich dann beim nächsten Step wieder. Also ihr dürft wieder einen kleinen Zeitsprung machen. Okay, jetzt habe ich es noch in Summe schwache 5 Minuten kochen lassen. Jetzt sind die Erdäpfel wirklich schön cremig. Und jetzt gebe ich von meiner Einbrenn mal einen ordentlichen Esslöffel rein und verrühre das Ganze mal, um das Ganze mal einzudicken. schön einrühren und dann aufkochen lassen. Und die Erdäpfel tun ja auch ein bisschen, tragen auch ein bisschen was dazu bei. So, jetzt noch einen zweiten dazu und umrühren lassen und umrühren. Ja, will, wenn Assistenten oder Assistentin hat, kann natürlich umrühren lassen, klar. So. Und jetzt muss ich es mal schön aufkochen. Ja, man merkt gleich, die Meschwitz, der Einbrenn haut super hin. Oh, da gebe ich ein bisschen Wasser dazu, damit ich mir nachher dann abwaschen leichter tue. Das lassen wir jetzt mal ordentlich kräftig aufkochen und ein bisschen umrühren, das ist wichtig, weil da kannst du dann wirklich, die Erfahrung habe ich halt leider gemacht, gerne mal anbrennen. Mal kurz abschmecken. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und jetzt geben wir noch einen Schuss Essig dazu. Noch ein bisschen. Rühren das Ganze um. Lassen es dann noch einmal für schwache Minuten kochen. Und dann ist eigentlich unsere Suppe auch schon fertig. Mit dem Kräuteressig muss ich sagen, entschuldigt, dass ich da jetzt verkoste, aber das geht leider anders, wenn ihr beim Kochen dabei seid. Ja, und jetzt sind wir mehr oder weniger auch schon fertig und da können wir die ganze eben mit dem Brot dann servieren. Ja, und das ist, muss ich sagen, eine Original-Waldviertel-Erdäpfelsuppe, finde ich ideal für die Fastenzeit geeignet oder auch generell kann man die eigentlich immer machen, weil ich finde, das einfach eine wirklich wunderbare Suppe ist. Ist halt einfache Zutaten, relativ schnell gemacht, also wirklich, find, wirklich eine tolle Sache. Und dazu dann eben ein frisches Brot, die Fastenbeugel oder was man sonst noch möchte. Einfach herrlich. Wenn es noch von eurer Seite Fragen zur Suppe gibt oder zu irgendeiner Zutat etc., könnt ihr euch natürlich gerne jederzeit an mich wenden. Ich sage dann somit vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.